David. Schneekatze, die ihre Bahnen zieht. Der Schneimeister persönlich dirigiert den Pistenbully am künstlichen Hang. Ein Mann mit Strickmütze und Daunenjacke. Ein Mann mit Zungenschlag. Eine Flachlandgestalt. Ein Mann aus Neuss. Draußen ganzjährig Runkel, Rüben, Äcker, Weiten. Ein Bruch, ein Busch, ein Rad. Da und dort ein paar Pappelzeilen. Hier aber, wie er seine Schneekatze durch die Eiswelt jagt, den Räumschild im Blick, die Fräse im Rücken, in Zeitlupe und Pflück, Pflück, Pflück. Eine Schneekatze eben. Eine Schneekatzennacht. So führt er uns, der Schneimeister, mit lässiger Hand vor, wie man in Neuss am Rhein Maschinenschnee zu Schneekunst macht. Hochsommer 38. Schnittmeister Eisenstein braucht dringend einen zugefrorenen See, verschneit. Mit Eismaschinen, Schneekanonen kann die Mossfilm ihm nicht dienen. Eisenstein rodet ein Gelände vor der Stadt, ebnet es ein, lässt kurzerhand die halbe Landschaft asphaltieren. Zuletzt der Schneeauftrag. Ein lichtaufsaugendes Gemisch aus Naphthalin und Kreide. Kameramann Tissé versteht sich auf den Übergang von Weiß zu Grau zu Schwarz, lässt junge Tannen, herbeigekarrte Schonungsware, hellblau bemalen und mit Kalk bestreuen, Mehl. Tissé macht Winterlicht. Ein Peipussee 1242, der sich im Verlauf der Schlacht rot zu färben hat. Ohne Schneekoller aber, so viel ist klar, fängt Eisenstein gar nicht erst zu drehen an. Keinerlei Alpenanmutung. Die Webcam zeigt, es schneit. Und es wird schneien die ganze Nacht. Wer hat gesagt, Schrift ist durch einen Schneesturm erwarten? Die feine, milchig-weiße Luft, minus 4 Grad. In der Skihalle herrscht Windstille, 365 Tage im Jahr. Draußen der übliche rheinische Niesel, vergorene Futterrüben. Doch am künstlichen Hang dreht das Kettenfahrzeug. In deinem Sprachzentrum dreht sich ein flinkes Kettenfahrzeug auf der Stelle. Der Schnee muss sintern, hörst du, die Piste anziehen. Und merkt ihr das? Auf das Fräsbild kommt es an. So taucht der Pistenpräparator, Hauch überall, ins Schneebild ein. Durch einen Schneesturm keucht sie hier, die Schrift? Auf der Leinwand sehen wir Niewskis Truppen, Lumpenproletariat, durch Mottenpulverwolken warten. Kader für Kader eine Eisfläche, die kein Ufer kennt. Nur einen Horizont, der langsam näher rückt. Teutonenreiter in dichten Reihen. Keine vereisten Fingerkuppen. Die Helme leuchten. Wie lange es noch einmal dauert, bis Niewski den Befehl zum Angriff gibt. Wie er sein eisernes Visier, seine Schneebrille vor die Augen schiebt. Das eiserne Gesicht des Alexander Niewski. Der fehlende Hauch vor seinem Mund, beim Atmen, Sprechen, Keuchen. Hier werden Winterschlachten grundsätzlich auf die Musik geschnitten. Sollen Guderians Panzerdivisionen kommen? Dazu die stickige Moskauer Hochsommerluft. Verdammt stickiges Filmset am Rand der Stadt. Hier lässt sich keine einzige Atemszene drehen. Denn, Schnittmeister, dein hingebauter Peipussee, der riecht verdammt nach Totenwäsche. Die Mutter aller weißen Flächen riecht, als hättest du die Wäscheschublade eines Toten durchwühlt. Die vollgestopften Kleiderschränke sämtlicher Toter der Revolution, Krepierte aller Länder, so riecht das. Mit Naphthalin gemehlt, mit Kalk. Gelöschte Gestalten. So riecht die Vorkriegszeit um Moskau, das Naphthalin-geschwängerte Hochsommerleben. Dies deine Atemluft, Schnittmeister. Und dein weißer Asphalt beginnt zu schmelzen. Hinter dem Panoramafenster sinkt ein feiner Dunst, der kalte Nebel. Berieselt das gesamte im Blick liegende Querformat. Kristallisiert sich nach und nach, bis er am Boden angelangt, zu Schnee geworden ist. Zu gleichmäßig verteiltem Flockenschnee. Der Hasenstall geschlossen. Auf der Salzburger Hochalm sind die Tische schon gewischt. Am Neusser Gletscher gilt, wie überall, es gibt die Sonne, es gibt den Schnee. Man muss so lange drehen, wie man über etwas schreiben kann. Denn der Winter ist dunkel und der Schnee ein schwindendes Objekt, weil man zu spät kommt, jedes Mal zu spät, wenn man ihn filmen will. Der letzte Kader, einmal quer durchs Jahrhundert führt, am Pistenrand hier, eine Schattenspur, Graffiti.